Erster, ihr wisst selbst, Brüder und Schwestern, dass unser Besuch bei euch nicht ohne Erfolg geblieben ist. Zweiter, obwohl wir vorher in Philippi leiden mussten und misshandelt wurden, gab Gott uns den Mut, euch seine Botschaft trotz vieler Schwierigkeiten zu verkünden. Dritter, unsere Predigt entstand nicht aus falschen Motiven oder Unreinheit, noch haben wir versucht, euch mit Betrug zu täuschen. Vierter, da Gott uns geprüft und uns die Verantwortung für das Evangelium gegeben hat, reden wir so, dass wir ihm gefallen und nicht den Menschen. Fünfter, wie ihr wisst und wie Gott bezeugen kann, haben wir niemals versucht, euch mit schmeichelhaften Worten zu beeinflussen oder aus Gier zu handeln. Sechster, wir haben auch keine Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen Personen, obwohl wir als Apostel von Christus Forderungen hätten stellen können. Siebter, stattdessen waren wir freundlich zu euch, so wie eine Mutter ihre eigenen Kinder liebevoll pflegt und für sie sorgt. Achter, weil wir euch so sehr liebten, wollten wir euch nicht nur Gottes Botschaft bringen, sondern sogar unser eigenes Leben mit euch teilen. Neunter, ihr erinnert euch sicher an unsere harte Arbeit, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, damit wir niemandem finanziell zur Last fielen, während wir predigten. Zehnter, ihr und Gott seid Zeugen dafür, dass wir uns gegenüber den Gläubigen aufrichtig, gerecht und ohne Fehler verhalten haben. Elfter, ihr wisst auch, dass wir jeden einzelnen von euch so behandelt haben, wie ein Vater seine eigenen Kinder behandelt. Zwölfter, wir haben euch ermutigt und ermahnt, damit ihr ein Leben führt, das Gott ehrt, der euch in sein Reich und seine Herrlichkeit ruft. Dreizehnter, deshalb danken wir Gott ständig, weil ihr seine Botschaft nicht als Menschenwort, sondern als das wahre Wort Gottes angenommen habt, das nun in euch wirkt. 14. Ihr seid dem Beispiel der Gemeinden in Jude gefolgt, weil ihr von euren eigenen Landsleuten genauso verfolgt wurdet wie jene von den Juden. 15. Diese Leute haben den Herrn Jesus und die Propheten getötet und verfolgen nun auch uns, wodurch sie Gott missfallen und allen Menschen schaden. 16. Sie versuchen uns daran zu hindern, den anderen Völkern die Rettung zu verkünden, aber Gottes Zorn wird sie am Ende für ihre Sünden treffen. 17. Obwohl wir für kurze Zeit räumlich von euch getrennt sein mussten, blieb unsere Liebe im Herzen stark, und wir hatten den großen Wunsch, euch bald wiederzusehen. 18. Ich, Paulus, wollte mehr als einmal zu euch kommen, aber der Satan hat uns leider daran gehindert. 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder unsere Freude, wenn wir vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft stehen, wenn nicht ihr? 20. Tatsächlich seid ihr unser Stolz und unsere ganz große Freude.